zweiter Kreis. Unterhaltung ist ein Grundbedürfnis. Eine Regierung, die den Notstand über 15-Jährige verhängt. Ein Land, das sein Heil in die Hände einer Fußballmannschaft legt. Ein Bulle in einem Krankenhausbett, der klagt, zum Opfer von Gewalt geworden zu sein. Ein Präfekt, der eine Verordnung erlässt gegen jene, die sich Häuser in Bäumen bauen. Zwei Kinder im Alter von 10 Jahren aus Shell, die der Brandstiftung in einer Ludothek beschuldigt werden. Diese Epoche zeichnet sich durch eine gewisse Groteske der Situation aus, der sie sich jedes Mal zu entziehen scheint. Dazu muss man sagen, dass die Medialen keine Mühen scheuen, mit ihrer Tonanlage der Klage und Entrüstung das schallende Gelächter zu ersticken, das solche Neuigkeiten eigentlich begleiten sollte. Eine Explosion schallenden Gelächters ist die angemessene Antwort auf all die ernsten Fragen, die es der Tagesschau zu stellen gefällt. Angefangen mit der abgedroschensten. Es gibt keine Frage der Immigration. Wer wächst noch da auf, wo er geboren wurde? Wer wohnt da, wo er aufgewachsen ist? Wer arbeitet da, wo er wohnt? Wer wohnt dort, wo seine Vorfahren gelebt haben? Und von wem sind die Kinder dieser Epoche? Vom Fernsehen oder von ihren Eltern? Die Wahrheit ist, dass wir massenhaft aus jeder Zugehörigkeit gerissen wurden, dass wir von nirgendwo mehr herkommen und dass sich daraus, gleichzeitig mit einer ungewöhnlichen Neigung zum Tourismus, ein nicht zu leugnendes Leiden ergibt. Unsere Geschichte ist jene der Kolonisierungen, der Migrationen, Kriege, Exile, der Zerstörung sämtlicher Verwurzelungen. Es ist die Geschichte all dessen, was uns zu Fremden in dieser Welt gemacht hat, zu Gästen in unserer eigenen Familie. Wir wurden unserer Sprache enteignet durch die Schule, unsere Lieder durch die Hitparade, unseres Fleisches durch die Massenpornografie, unserer Stadt durch die Polizei, unserer Freunde durch die Lohnarbeit. Dazu kommt in Frankreich die erbarmungslose, jahrhundertelange Arbeit der Staatsmacht an der Individualisierung, die ihre Untertanen vom jüngsten Alter an verzeichnet, vergleicht, diszipliniert und trennt, die aus Instinkt jegliche Solidaritäten, die sich ihr entziehen, zermalmt, bis nur noch die Staatsbürgerschaft bleibt, die reine eingebildete Zugehörigkeit zur Republik. Der Franzose ist mehr als alle anderen der Enteignete, der Elende. Sein Hass auf die Ausländer mischt sich unter seinen Hass auf sich als Fremden. Seine Eifersucht, gemischt mit dem Entsetzen über die Banlieues, drückt nur sein Ressentiment aus über all das, was er verloren hat. Er kann es sich nicht verkneifen, diese sogenannten Stadtteile der Verbannung zu beneiden. Stadtteile, in denen noch ein bisschen gemeinschaftliches Leben besteht, etwas Verbundenheit zwischen den Menschen, ein paar nichtstaatliche Solidaritäten, eine informelle Ökonomie, eine Organisation, die noch nicht von denen getrennt ist, die sie organisieren. Wir sind an einem Punkt des Verlusts angelangt, an dem die einzige Art und Weise, sich als Franzose zu fühlen, ist, Immigranten zu beschimpfen, diejenigen, die sichtbarer Fremde sind als ich. Die Immigranten haben in diesem Land eine seltsame Position der Souveränität. Wären sie nicht da, würden die Franzosen vielleicht nicht mehr existieren. Frankreich ist ein Produkt seiner Schule und nicht umgekehrt. Wir leben in einem übermäßig verschulten Land, wo man sich an das Bestehen des Abiturs als einen prägenden Moment des Lebens erinnert. Wo Rentner 40 Jahre später noch von ihrem Durchfallen in dieser oder jener Prüfung erzählen und davon, wie dies ihre ganze Karriere und ihr ganzes Leben belastet hat. Seit 1,5 Jahrhunderten hat die Schule der Republik eine Art verstaatlichter Subjektivitäten gebildet, die unter allen anderen erkennbar sind. Leute, welche die Selektion und den Wettbewerb unter der Bedingung akzeptieren, dass die Chancen gleich verteilt sind, die vom Leben erwarten, dass jeder wie in einem Wettbewerb belohnt wird nach seinem Verdienst, die immer um Erlaubnis fragen, bevor sie etwas nehmen, die ganz still die Kultur, die Regeln und die Klassenbesten respektieren. Selbst ihre Verbundenheit mit ihren großen kritischen Intellektuellen und ihre Ablehnung des Kapitalismus sind von dieser Liebe zur Schule geprägt. Diese staatliche Konstruktion der Subjektivitäten ist es, welche unter der Last der Dekadenz der schulischen Institution Tag für Tag mehr zusammenbricht. Das Wiederauftauchen der Schule in den letzten 20 Jahren sowie der Straßenkultur in Konkurrenz zur Schule der Republik und ihrer Pappkultur ist das tiefste Trauma, das der französische Universalismus aktuell erleidet. An diesem Punkt versöhnt sich die extreme Rechte im Voraus mit der giftigsten Linken. Allein schon der Name Jules Ferry, Minister von Thiers während der Zerschlagung der Pariser Kommune und Theoretiker der Kolonisierung, sollte doch reichen, um uns diese Institution suspekt zu machen. Was uns angeht, wenn wir hören, wie Lehrer aus irgendeinem Bürgerkomitee für Sicherheit und Sauberkeit in den Abendnachrichten heulen, dass ihnen ihre Schule abgefackelt wurde, Dann erinnern wir uns daran, wie oft wir als Kinder genau davon geträumt haben. Wenn wir einen linken Intellektuellen hören, wie er sich über die Barbarei der Banden von Jugendlichen auskotzt, welche Passanten auf der Straße anquatschen, im Supermarkt klauen, Autos anzünden und mit der SRS Katz und Maus spielen, dann erinnern wir uns daran, was 1960 über die Blouson Noir oder besser noch, was über die Apachen während der Belle Époque erzählt wurde. Seit einigen Jahren ist es Mode geworden, schrieb im Jahr 1907 ein Richter am Gericht La Seine, unter dem Gattungsnamen Apachen alle gefährlichen Individuen zu bezeichnen. Sammelbecken der Wiederholungstäter, Feinde der Gesellschaft, nicht Vaterland noch Familie, Deserteure aller Pflichten, bereit zu wagemutigsten Handgreiflichkeiten, zu jedem Attentat auf Leben oder Eigentum. Diese Banden, die der Arbeit entfliehen, sich nach ihrem Stadtteil benennen und gegen die Polizei kämpfen, sind der Albtraum des guten Bürgers. Individualisiert à la Française. Sie verkörpern all das, worauf er verzichtet hat. All die mögliche Freude, die zu erreichen ihm nie möglich sein wird. Es ist eine Frechheit, in einem Land zu existieren, wo ein Kind, das singt, wie ihm der Sinn steht, unvermeidlich beschimpft wird. Hör auf, es wird noch anfangen zu regnen. Wo die schulische Kastration am laufenden Band Generationen von polizierten Angestellten ausstößt. Die fortbestehende Aura von Mesrine hat weniger mit seiner Gradlinigkeit und seiner Unverfrorenheit zu tun, als mit seinem Unterfangen, sich daran zu rächen, woran wir uns alle rächen sollten. Oder vielmehr, woran wir uns direkt rächen sollten, statt auszuweichen, statt es hinauszuschieben. Denn es gibt keinen Zweifel, dass der Franzose sich rächt, ständig und an allem, mit tausenden von unauffälligen Niederträchtigkeiten, mit allen Arten von Verleumdungen, mit einer kleinen, eisigen Boshaftigkeit und einer giftigen Freundlichkeit rächt er sich für das Zertretenwerden, dem er sich ergeben hat. Es war an der Zeit, dass das Fick die Polizei das Jawohl, Herr Polizist ersetzte. In diesem Sinne drückt die nuancenlose Feindseligkeit bestimmter Banden nur ein bisschen weniger gedämpft die schlechte Stimmung aus, den grundsätzlich schlechten Geist, die Lust nach erlösender Zerstörung, in der sich dieses Land verzehrt. Das Volk von Fremden, in deren Mitte wir leben, als Gesellschaft zu bezeichnen, stellt einen derartigen Betrug dar, dass sich sogar die Soziologen überlegen, sich von einem Konzept zu verabschieden, das ein Jahrhundert lang ihr Broterwerb war. Sie bevorzugen heute die Metapher des Netzwerks, um die Art und Weise zu beschreiben, wie sich die kybernetischen Einsamkeiten verbinden, wie sich die schwachen Interaktionen, bekannt unter dem Namen Kollege, Kontakt, Kumpel, Beziehung oder Affäre, verknüpfen. Dennoch passiert es, dass diese Netzwerke zu einem Milieu verdampfen, wo man nichts teilt außer Codes und nichts auf dem Spiel steht, außer der unaufhörlichen Wiederherstellung einer Identität. Es wäre Zeitverschwendung, alles genau aufzuführen, was in den existierenden sozialen Verhältnissen im Sterben liegt. Die Familie kehrt zurück, sagt man, das Paar kehrt zurück. Doch die Familie, die zurückkehrt, ist nicht die, die gegangen ist. Ihre Rückkehr ist nur eine Vertiefung der herrschenden Trennung, die sie vertuschen soll, wobei sie selbst zur Täuschung wird. Jeder kann die Dosen von Traurigkeit bezeugen, die sich Jahr für Jahr an Familienfesten kristallisieren. Dieses mühsame Lächeln, diese Verlegenheit, alle vergeblich simulieren zu sehen, dieses Gefühl, dass da ein Kadaver liegt auf dem Tisch und alle tun so, als ob nichts wäre. Vom Flirt zur Scheidung, vom Konkubinat zum Patchwork empfindet jeder die Sinnlosigkeit der traurigen Kernfamilie. Doch die meisten scheinen die Einschätzung zu haben, dass es noch trauriger wäre, darauf zu verzichten. Die Familie, das ist nicht mehr so sehr das Ersticken unter dem mütterlichen Einfluss oder das Patriarchat der Ohrfeigen, sondern vielmehr dieses kindliche sich gehen lassen in einer flauschigen Abhängigkeit, in der alles bekannt ist. Dieser Moment von Sorglosigkeit gegenüber einer Welt, von der niemand mehr leugnen kann, dass sie in sich zusammenbricht. Eine Welt, in der autonom werden ein Euphemismus dafür ist, einen Chef gefunden zu haben. Man möchte in der biologischen Vertrautheit die Entschuldigung erkennen, jede auch nur ein bisschen angriffige Entschlossenheit in uns zu zerfressen, uns zum Verzicht anzuregen, zum Verzicht darauf, ganz erwachsen zu werden, sowie zum Verzicht auf die Ernsthaftigkeit, die schon in der Kindheit steckt, unter dem Vorwand, dass man uns hat aufwachsen sehen. Vor diesem Zerfressenwerden müssen wir uns bewahren. Das Paar ist wie die letzte Stufe des großen gesellschaftlichen Debakels. Es ist die Oase in der Mitte der menschlichen Wüste. In ihm wird unter dem heiligen Schutz des Intimen all das gesucht, was so offenkundig alle zwischenmenschlichen Beziehungen heutzutage verlassen hat. Die Wärme, die Einfachheit, die Wahrheit, ein Leben ohne Theater und Zuschauer. Aber ist der Liebestaumel vorbei, dann lässt die Intimität die Hosen runter. Sie ist selbst eine soziale Erfindung. Sie spricht die Sprache der Frauenzeitschriften und der Psychologie. Sie ist wie der Rest bis zum Erbrechen voll mit Strategien. Es gibt darin nicht mehr Wahrheit als irgendwo sonst, denn auch hier herrschen die Lüge und die Gesetze der Fremdhaftigkeit. Und wird sie darin gefunden, glücklicherweise diese Wahrheit, dann ruft sie ein Teilen hervor, das der Form des Paares selbst widerspricht. Denn das, wodurch die Menschen sich lieben, kann auch das sein, was sie liebenswert macht und was jede Utopie des Autismus zu zweit zerstört. In Wirklichkeit ist die Zersetzung aller gesellschaftlichen Formen ein Glücksfall. Sie ist für uns die ideale Bedingung für ein wildes Massenexperiment in neuen Zusammensetzungen mit neuen Trollen. Die sogenannte elterliche Vernachlässigung hat uns eine Konfrontation mit der Welt aufgenötigt, die in uns eine frühreife Hellsichtigkeit erzwungen hat und ein paar schöne Revolten erahnen lässt. Im Tod des Paares sehen wir verwirrende Formen kollektiver Affektivität aufsteigen. Jetzt, wo der Sex bis zum Verschleiß abgerieben ist, wo Männlichkeit und Weiblichkeit zu mottenzerfressenen Kostümen verkommen sind, wo 3 Jahrzehnte fortgesetzter pornografischer Innovationen jeden Reiz an der Überschreitung und der Befreiung genommen haben. Aus dem, was es an Unbedingtem in verwandtschaftlichen Verbindungen gibt, beabsichtigen wir, das Gerüst für eine politische Solidarität zu errichten, die für den staatlichen Zugriff so undurchdringbar ist wie ein Zigeunerlager. Sogar in den endlosen Subventionen, die viele Eltern ihrem proletarisierten Nachwuchs zu zahlen gezwungen sind, gibt es nichts, was nicht zu einer Art Mäzenentum für die soziale Subversion werden könnte. Autonom werden könnte auch gut heißen, lernen, auf der Straße zu kämpfen, sich leere Häuser zu nehmen, nicht zu arbeiten, sich wie verrückt zu lieben und in den Supermärkten zu klauen.